Vor Jahren hatte ich einmal den Gedanken, nach Finnland zu kommen, und zwar, wenn möglich, ganz inkognito, um nicht nur das Land kennenzulernen, sondern vor allem, um teilzuhaben an den großen Olympischen Festspielen, die, wie ich glaubte, in Helsinki stattfinden werden. Ich habe wenige Jahre vorher die finnischen Kämpfer in Berlin bewundert und kannte darüber hinaus ihre Freiheitskämpfe, kannte aus der Zeit des Weltkriegs und des Abschlusses des Weltkriegs auch den Namen des Marschalls. Ich habe mir damals selber nicht träumen lassen, dass mich das Schicksal einmal unter diesen Umständen nach Finnland führen wird. Der Krieg, in dem wir nun gemeinsam stehen, war von Deutschland weder vorgesehen, noch, das darf ich ruhig aussprechen, vorbereitet worden. Wenn wir uns diesen Krieg als möglich vorgestellt hätten, dann wären die Vorbereitungen gründlicher, besser, praktischer, zweckmäßiger gewesen. Wir glaubten vielleicht an die Möglichkeit einer Auseinandersetzung in Europa, dann, wenn gewisse Staaten es auf eine Verewigung des Versailler Vertrages abgesehen haben würden. Aber ich hatte die starke Hoffnung, dass es auch hier gelingen würde, einfach durch die Macht der Vernunft und durch die Erkenntnis, dass unmögliche Zustände auch unmöglich bleiben können, dass es damit gelingen könnte, friedliche Revisionen herbeizuführen. Denn ich hatte ein ganz großes soziales Programm mir vorgenommen. Ich bin selbst in meinem Volk aus sehr schweren Anfängen emporgestiegen und ich hatte kein anderes Lebensziel, als ein ganz großes soziales Programm durchzuführen und auch ein großes ergänzendes kulturelles Programm. Diesen Aufgaben habe ich mich gewidmet. Die, ich darf wirklich sagen, Vorsehung hat es nun anders bestimmt. Und nachdem sich die Notwendigkeit ergab, für die Freiheit meines eigenen Volkes zu den Waffen zu greifen, war ich glücklich, dass die Vorsehung mich bestimmt hatte, diesen Schritt zu tun. Die Entwicklung der politischen Situation hat es erst seit dem Juni 1940 möglich gemacht, einer unterdessen ersichtlich drohend gewordenen Gefahr von deutscher Seite ins Auge zu sehen und in dieser Richtung auch Entschlüsse, und zwar bindende Entschlüsse zu fassen. Aus diesem Entschluss heraus ist es zu jenem Schritt gekommen, den getan zu haben, ich nicht nur nicht bereue, sondern den getan zu haben, ich heute unendlich glücklich bin. Denn erst der Kampf, der jetzt hinter uns liegt und der auch noch vor uns liegt, hat die größere Gefahr gezeigt, in der nicht nur wir, sondern ganz Europa schwebten. Vielleicht, wenn ich vorher eine Ahnung besessen hätte von dem Ausmaß der Vorbereitungen des Bolschewismus gegen Europa, wäre mir der Entschluss schwerer gefallen. Gefasst hätte ich ihn ganz sicherlich, weil ich mich zu jenen Männern rechne, die eine Gefahr, die unausbleiblich ist, oder deren Kommen unausbleiblich ist, nicht entweichen wollen, sondern die es dann vorziehen, lieber ihr von vornherein entgegenzutreten und auch selbst jede Not und jede Sorge auf sich zu nehmen. Besonders nicht auf kommende Geschlechter das abzuwälzen, was einmal getan werden muss. Heute, da ich weiß, wie unendlich groß diese Gefahr war, bin ich daher noch glücklich, dass mich die Vorsehung, die Kraft und auch die Einsicht zu diesem Entschluss finden ließen. Dieser Entschluss hat nun zum zweiten Mal in unserer Geschichte das deutsche und das finnische Volk zusammengeführt, in einem Kampf gegen den gleichen Gegner. Schon der erste gemeinsame Kampf, in dem zum ersten Mal der heutige Jubilar seine große Persönlichkeit für das finnische Volk einsetzte. Schon dieser erste Kampf hat Bindungen geschaffen, die dauernde waren. Der zweite Kampf, davon bin ich überzeugt, wird diese Bindungen für alle Zeiten verstärken. denn wir werden um eine Erkenntnis nicht herumkommen. Wie immer auch, der Sieg, und es kann keinen Frieden ohne den Sieg geben, es wird einen Sieg geben, wie immer auch dieser Sieg aussehen wird. Die Gefahr im Osten bleibt natürlich trotzdem irgendwo lauernd bestehen. Und ich glaube daher, dass für die weiteste Zukunft gesehen eine ganze Anzahl europäischer Völker ein gemeinsames Interesse besitzen, diese Gefahr immer mit wachsamem Auge entgegenzusehen und, wenn notwendig, mit einem wachsamen Sinn ihr auch entgegenzutreten. Nun bin ich selbst durch das Schicksal und durch die Fügungen der Vorsehung zum Führer nicht nur des deutschen Volkes, sondern auch zum obersten Befehlshaber der deutschen Wehrmacht bestimmt worden. Ich bin nun in dieser Eigenschaft glücklich, dem Marschall Finnlands heute meine Gratulation darzubringen. Im Namen nicht nur meiner selbst, sondern im Namen vor allem aller deutschen Soldaten, die mit einer wirklichen Bewunderung auf ihre finnischen Kameraden blicken. Es ist so leicht für uns, von Freundschaft für die finnische Armee zu sprechen, wenn man so tapfere Bundesgenossen besitzt, ein so tapferes Volk an seiner Seite weiß. Ich darf auch darüber hinaus auch im Namen des ganzen deutschen Volkes sprechen. Denn auch wir haben heute ein Volksheer. Und das Deutsche Reich ist ein Volksstaat. Heer, Wehrmacht und Volk sind bei uns eins. Das ganze deutsche Volk denkt in diesem Augenblick genauso, wie ich hier spreche. Es bewundert die finnischen Soldaten, es bewundert das finnische Volk und es bewundert auch den Feldherrn. Zu ihrem 75. Geburtstag kann ich Ihnen daher aus ganzem Herzen nur die Glückwünsche des ganzen deutschen Volkes, seiner Wehrmacht und meine eigenen überbringen. Ich darf daran schließen noch den Dank für die Gastfreundschaft, die ich und die meine Herren hier genossen haben. Und ich darf als letztes daran schließen nur den einen Wunsch, dass Sie Ihre eigene Heimat, Ihrem Volk, aber auch uns und unsere gemeinsamen Sachen noch viele, viele Jahre halten bleiben mögen. Herr Marschall. Ich habe so bedauert, dass wir vor 2 Jahren dem finnischen Volk im ersten Freiheitskampf nicht helfen konnten. Aber es war nicht möglich, wir sind im Westen gebunden gewesen. Und ein Zweifrontenkrieg ist nicht durchführbar. Und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt zum zweiten Mal, und ich hoffe dieses Mal endgültig, den Kampf gegen einen Gegner durchführen, der, wenn er siegen würde, nicht einen Sieg nach früheren Auffassungen erringen würde, sondern der unsere beiden Nationen vernichten und ich glaube auch Europa vernichten würde. Ich weiß, was Finnland in diesem ganzen Kampf zu leisten hat. Ich bin in den ganzen Tagen, wie schwer die Opfer sind, die das finnische Volk bringt. Und ich kann Ihnen versichern, dass was immer auch geschieht, auch das deutsche Volk absolut und zuverlässig und unerschütterlich unter dem finnischen Volk stehen wird. Und dass, was immer auch geschehen hat, die Friedensziele, die das finnische Volk, die auch wir als die einzig denkbaren ansehen, dass diese auch erkämpft werden. Aber ich kenne das Wort Kapitulation in meinem Leben noch nicht. Ich werde hier persönlich die ganze Nation einsetzen, um das Geld wieder durchzukriegen. Denn es kann nicht alle 15 oder 20 Jahre in den Krieg kommen, wie eine Nation vor die Alternative des Seins oder des Nichtseins gestellt werden. Dass Sie, Marschall, in einem hohen Alter der Führer des Volkes sind und dass Sie dabei das Glück haben, so ein hilfreiches, tapferes Volk zu führen, das bewundern wir und dass Sie dieses Volk sehr erfolgreich geführt haben. und oberster Befehlshaber der deutschen Wehrmacht. Für die äußerst liebenswürdigen Glückwünsche bitte ich, meinen ehrerbietigsten Dank aussprechen zu dürfen. Diese Wünsche sind für mich und für die finnische Wehrmacht eine die größte Ehrung, die mein Herz und mein Gedanke voll zu schätzen wissen. Ich danke ebenfalls herzlich für die schöne Ehrengaben, die mir persönlich zugedacht sind. Diese Gaben werden mir ein dauerndes Andenken sein an den heutigen harten Kampf für die höchsten Güter der geistigen und materiellen Kultur. Ein Kampf, den wir an der Seite der ruhmreichen und mächtigen deutschen Wehrmacht führen dürfen. Die Bedeutung und der Wert der mir zuteil gewordenen Ehre wird von Ihrer Anwesenheit, Herr Reichskanzler, heute hier in unserem Kreise aufs Höchste hervorgehoben. Dass der oberste Befehlshaber der deutschen Wehrmacht selbst diese Glückwünsche und Gaben überbringen wollte, macht mir und uns allen nicht nur die größte Freude, sondern ist es eine Ehre, die von uns tief empfunden wird. Besonders hoch schätze ich, dass Sie, Herr Reichskanzler, die Möglichkeit fanden, diese Reise auszuführen, gerade in den Tagen, wo die wuchtigen und glänzenden Schläge deutscher Führung, deutscher Männerherzen und deutscher Waffen uns die Hoffnung einer weittragenden Entscheidung näher bringen. So will ich den Ausdruck meiner ehrerbietigen Dankbarkeit mit dem Wunsch abschließen, es möge im Laufe dieses Jahres den guten Waffen der gerechten Sache vergönnt werden, den Pestherd der bolschewistischen Barbarei unschädlich zu machen. Mögen die waffenbrüderlich vereinten Kämpfer ihrer Völker dem Frieden und ganz Europa die Rettung aus einer Gefahr bringen, die mehr als zwei Jahrzehnte wie ein Alpdruck an den östlichen Grenzen gedroht hat. Ja, das ist wirklich eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Der ganze Umfang überhaupt erst jetzt messen können. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich dieser Staat und Rüstung war. Ja, das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie in Wirklichkeit. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihrem Schild. Ganz klar. Das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer in dieser Ziele, Herr, Sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, Sie sind Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wir haben Fabriken gefunden, allein eine da in Kramatorskaja zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren ein Bau, und wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigen soll. Eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere leben. Im Donetsk-Gebiet. Ja, wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre beinahe Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles ausgegeben für Rüstung. Nur Rüstung. Ja, Sie sagen, ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst, denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit. Und ich war mir ja schon klar, schon hintereinander, als 47, dass er so neu sitzen kommen musste. Ich hatte nur den altdunklen Westen auf mir. Denn im Zweifrundenkrieg, das wäre unmöglich gewesen. Das wären wir auch zerbrochen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals vielleicht noch erkannten. Und das wären wir zerbrochen. Und mein ganzes, ich wollte an sich noch im Herbst 39, wollte ich an sich noch den Westfeldzug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir hatten, das hat uns daran gehindert. Denn unsere ganze Bewaffnung, da war ja, es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war unsere Meinung eben, seit der ältesten Zeit her, Winter kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten, sondern man hat Probefahrten gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist ein anderer Ausgangspunkt gewesen. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage gestanden, ich wollte unter Altumstellung angreifen und ich war überzeugt, dass ich in 6 Wochen mit Frankreich fertig werden wollte. Aber es war die Frage, ob man sich bewegen kann. Und es war dauernd Regenwetter und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut und auch ich konnte mich den Auffassungen vieler meiner Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht auswerten würden können, dass wir auch die Luftwaffe nicht würden auswerten können mit den Feldflugplätzen infolge des Regens. Ich kannte den Nordrand, ich bin 4 Jahre lang Soldat gewesen mit dem Großen Krieg. Und so kam diese Verzögerung. Hätte ich im Jahre 39 Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum Jahr 1940 warten und das ging leider vor Mai. Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Ich habe am 8. Mai den Befehl gegeben, am 10. Mai zum Angriff. Und dann musste diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen nach dem Osten vorgenommen werden. Erste Besetzung, dann hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam eigentlich, da das heute, würde ich sagen, sehr großes Unglück über uns, nämlich die Schwächen, die sich in Italien ergeben hatten durch erstens die nordafrikanische Situation, dann zweitens durch die Situation in Albanien, Griechenland, ein ganz großes Unglück. Wir mussten nun helfen. Das bedeutete für uns mit einem Schlag zunächst wieder eine Zerreißung unserer Luftwaffe, Zerreißung unserer Panzerverbände, während wir gerade dabei waren, die Panzerverbände hier für den Osten fertig zu machen, mussten wir nun mit einem Schlag zwei geschlossene Divisionen, es ist dann eine dritte geworden, abgeben und dauernd sehr große Verluste dort ergänzen. Es sind doch blutige Kämpfe gewesen, die in der Wüste ausgebrochen worden sind. Das alles hat uns natürlich dann auch spät im Osten gefehlt. Und es war nicht anders denkbar als die Entscheidung, die unausbleiblich war. Ich hatte eine Unterredung damals mit Molotow. Und es war ganz klar, dass Molotow ging fort mit dem Entschluss, den Krieg zu beginnen. Und ich habe ihn entlassen mit dem Entschluss, ermöglichen, ihm zuvorzukommen. denn die Forderungen, die der Mann stellte, zielt ganz klar darauf ab, letztendlich Europa zu beherrschen. Er wird das dann nicht veröffentlicht, er wollte zu bestreiten, dass es gar nicht so lächerlich sein kann, das gewesen. Das war schon im Herbst 1940 für uns ununterbrochen die Frage, soll man es auf einen Bruch ankommen lassen? Ich habe damals der finnischen Regierung immer geraten, zu verhandeln und Zeit zu gewinnen und die Sachen dilatorisch zu behandeln, weil ich immer eine Angst hatte, dass Russland im Spätherbst plötzlich Rumänien überfällt und sich in den Besitz der Petroleumquellen setzt. Und wir wären ja im Spätherbst 1940 noch nicht fertig gewesen. Wenn nun Russland die rumänischen Petroleumquellen besetzt hätte, dann wäre ja Deutschland verloren gewesen. Mit 60 russischen Divisionen war die Sache zu machen. Wir hatten in Rumänien ja damals noch weiter keine Verbände. Die rumänische Regierung hat sich ja später an uns gewendet. Und das, was wir hatten, wäre ja lächerlich gewesen. Die brauchten nur die Petroleumquellen besetzen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Wir hatten auch den Aufmarsch natürlich im Osten in keiner Weise so weit vorbereitet. Die Verbände mussten ja auch im Westen erst wieder konsolidiert werden. Es musste erst die Bewaffnung in Ordnung gebracht werden. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfeldzug. Es wäre unmöglich gewesen, vor dem Frühjahr 1941 anzutreten. Und wenn nun der Russe damals im Herbst 1940 Rumänien besetzt hätte und sich in den Besitz der Petroleumquellen gebracht hätte, dann wären wir im Jahr 1941 eben hilflos gewesen. Wir haben eine große deutsche Produktion, aber was allein die Luftwaffe verschlingt, was unsere Panzerdivisionen verschlingen, das ist denn doch etwas ganz Ungeheures. Es ist ein Verbrauch, der über alle Vorstellungen hinweggeht. Und ohne die Zubuße von mindestens 4 bis 5 Millionen Tonnen rumänischen Petroleums würden wir den Krieg nicht führen können, den Krieg lassen müssen. Und davor hatte ich eine große Sorge, daher auch mein Bestreben, durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen entgegenzutreten. Denn die Forderungen waren einfach nackte Erpressung. Das sind Erpressungen gewesen. Die Russen wussten, dass wir uns nicht helfen konnten, dass wir im Westen an die Pumpen waren, sie konnten uns alles erpressen. Und erst bei dem Besuch von Molotow, da habe ich ihm dann kurz angemerkt, dass die Forderungen, diese vielen Forderungen, dass wir sie nicht akzeptieren werden. Damit waren an sich die Verhandlungen förmlich abrupt beendet, was dann heute am Morgen. Das waren die vier Punkte, der eine Punkt, der Finnland betraf, die Freiheit, sich vor den finnischen Drohungen zu schützen, sagte, die werden mir doch einreden, dass Finnland sie bedroht. Es sei in Finnland, würde man gegen die Freunde der Sowjetunion würde man vorgehen, man würde gegen die Gesellschaft gewesen, die würden fortgesetzt verfolgt und eine Großmacht könne sich nicht von einem kleinen Staat in seiner Existenz bedrohen, also ihre Existenz ist doch nicht von Finnland bedroht, das werden Sie mir doch nicht reden können, dass Ihre Existenz von Finnland bedroht ist. Ja, es gäbe auch eine moralische Bedrohung der Existenz eines Großstaates und das, was Finnland betreibe, das sei die Bedrohung der moralischen Existenz verdient. Da sagte ich ihm, wir würden einen weiteren Krieg in der Ostsee würden wir nicht mehr als passive Zuschauer hinnehmen können. Da frug er mich, wie unsere Stellung in Rumänien sei. Wir hatten ja die Garantie abgegeben, ob die Garantie sie auch gegen Russland richtet. Da sage ich, das glaube ich nicht, dass sie die gegen sie richtet, denn sie haben doch wohl gar nicht die Absicht, Rumänien zu überfallen. Wir haben nie etwas gehört, dass sie die Absicht haben, dass sie Rumänien überfallen, weil sie haben immer gesagt, dass Bessarabien ihnen gehört, aber sie haben doch nie erklärt, dass sie Rumänien überfallen wollen. Er sagte, er möchte präzise wissen, ob diese Garantie.